Man muss es einfach mal glauben, dass Klaus Meine es richtig rübergebracht hat. In einer limitierten Auflage gab es Anfang der 90er Jahre diese Rüstung. Komm, auf der Anker, wo ich war.